Deutschlandfunk, Medias Res. So, jetzt steht die Leitung in den Silicon Valley. Wir können also in den War Room gehen. Im amerikanischen Wahlkampf nennt man einen strategisch wichtigen Raum War Room, also Kriegsraum. Schon allein diese Bezeichnung wäre in Deutschland undenkbar. Aber in den USA arbeitet man ja ganz gern mit kernigen Begriffen. War Rooms werden dort nicht nur von Politikern in der entscheidenden Phase des Wahlkampfes bezogen. Jetzt wird auch unser aller Social-Media-Leben von so einem War Room ausgesteuert. Der Konzern Facebook hat so ein Zimmer, so einen Raum geschaffen, von dem aus 20 Mitarbeiter aus falsche Informationen bei Facebook identifizieren und löschen sollen. Und damit reagiert der Konzern auf die wachsenden Social-Media-Skepsis in der Politik, wenn es um das Thema geht. Markus Schuller im Silicon Valley. Erklären Sie uns, wie genau dieser War Room bzw. dessen Mitarbeiter arbeiten. Ja, das ist ein 80 Quadratmeter großer Konferenzraum am Übergang zwischen Gebäude 20 und 21 in Menlo Park, am Hauptsitz von Facebook hier im Silicon Valley. 16 Schreibtische befinden sich laut New York Times darin, deren Journalisten als einzige diesen Raum bislang besichtigen durften. An einer Wandseite sind wohl 6 Fernseher angebracht mit allen US-Networks darauf. Ansonsten ist wohl alles vollgestopft mit Computern und auf denen können um die 20 Facebook-Mitarbeiter in Echtzeit beobachten, welche Einträge der 2,23 Milliarden Facebook-Nutzer sich besonders stark viral verbreiten. Den Mitarbeitern ist es wohl möglich, die Region, aus der ein Post kommt, genau einzukreisen und sich diesen Post dann auf den Bildschirm zu holen. Bei Facebook heißt es laut New York Times etwas bellizistisch, dieser Raum sei die letzte Verteidigungslinie des sozialen Netzwerks. Also, wo Sie die Region ansprechen, das heißt, ich verstehe richtig, es geht um Abwehr von in erster Linie politischer Einflussnahme von außen, Stichwort Russland und Trolle. Na, diese Abwehrzentrale ist zur Vorbeugung da, sagt Facebook. Dem Motto folgend, Last Line of Defense, dient das neue Zentrum aber wohl eher der, ich würde mal sagen, direkten Gefahrenabwehr. Es stehen ja im November die wichtigen Zwischenwahlen, die Midterm Elections in den USA an. Experten außerhalb von Facebook beobachten aber, dass sich Fake News Produzenten wie jene russische Trollfabrik auf etwas anderes mittlerweile spezialisiert haben, das nämlich viel schwieriger zu entlarven ist. Sie pushen nämlich Einträge, die polarisieren. Das können Artikel auch seriöser Medien sein oder Posts von Privatleuten. Und sie helfen, diese Artikel, diese Posts schneller beim einschlägigen Publikum zu verbreiten. Und das ist viel schwieriger zu entlarven als ein Fake-News-Artikel, der einfach sachlich falsch ist. Da wäre also zu fragen, ob so ein War Room überhaupt sinnvoll ist, wenn sich die Strategien so verändert haben. Facebook und Google haben gerade einen Verhaltenskodex unterschrieben, nach dessen Grundsätzen die Unternehmen gegen Falschmeldungen vorgehen wollen. Das kommt im Vorfeld der Europawahl im Frühjahr 2019 und Kritiker sagen, das ist Kreide, die EU fressen soll, damit keine schärferen Gesetze folgen. Geht der Vorstoß, Stichwort War Room, in die gleiche Richtung? Blenderei, aber nichts Handfestes dahinter? Das könnte man so sagen. Das war ja genau die Politik, die Facebook in den vergangenen Jahren betrieben hat. Ja, wir haben Fehler gemacht, wir korrigieren das jetzt. Da lädt man dann gerne so Medien wie die New York Times zu sich ein, gibt dir eine Exklusivgeschichte und freut sich über den Medienbuzz. Nach der bewiesenen massiven Einflussnahme bei den Wahlen 2016 durch Russland steht Facebook aber nun unter verschärfter Beobachtung und die Tricksereien und Beschwichtigungsversuche der vergangenen Jahre, die ziehen jetzt nicht mehr. Die New York Times stellt allerdings die Frage, wieso richtet man solch einen War Room erst jetzt ein, wenige Wochen vor den Zwischenwahlen in den USA? Weshalb geschieht das alles so hoppla hopp? Eine schlüssige Antwort konnten die Journalisten nicht finden. Der neue Facebook War Room, was dort bekämpft wird und bekämpft werden möchte. Mit Markus Schuller habe ich drüber gesprochen. Dankeschön.